So kann man es auch sehen. Hast du eigentlich damals, ich meine in jener Nacht auf dem Schiff, hast du damals schon gewusst, was du vorhast? Oh ja, mein Plan stand von Anfang an fest. Das ist unfassbar. Aber Jürgen, ich habe ihm nur mit gleicher Münze heimgezahlt. Er wollte mich in den Selbstmord treiben, nun habe ich es getan. Mein Gott, wie kann eine bezaubernde Frau wie du so grauenhaft cool sein? Trag's mit Fassung, Jürgen, nun ist ja alles vorbei. Ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal einen Drink und dann rufen wir den Arzt an, damit wir es hinter uns bringen. Deine Nerven müsste man haben. Ach ja, das Tonband. Johns Lebensbeichte. Was machen wir damit? Das müssen wir natürlich vernichten. Soll doch aussehen wie normales Herzversagen. Er war überarbeitet, hat sein übliches Schlafmittel nicht vertragen. Bei Selbstmord, weißt du, zahlt die Versicherung keinen Pfennig. Der Schrei des Kormoran von Rolf A. Becker. Mit Rainer Zurlinde, Desiree Meiser, Horst Warning, Walter Hess, Jürgen Tschiessler und anderen. Komposition Christoph Stiefel, Regie Isabel Scherer. Produktion Schweizer Radio DRS 2002. Hier noch drei Programmtipps, meine Damen und Herren. Einen historischen Stoff gestaltete Helga Schütz in ihrem 1983 produzierten Hörspiel »Es ist wunderbar, dass niemand an Böhmen denkt«. Geheimagent Heinrich entführt Martin Luther, über den die Reichsacht verhängt wurde, nachdem er sich 1521 geweigert hatte, seine Ansichten zu widerrufen. Als junger Jörg wird er auf der Wartburg versteckt. Dort macht er sich an die Übersetzung des Neuen Testaments. Mit seinen Gedanken ist Luther in Wittenberg. Dort gibt es Unruhen. Sag mir, was erzählt man von Wittenberg? Wir gehen nach Eisenach. Und ihr wollt von Wittenberg hören. Wisst ihr wirklich nichts? Nicht viel mehr als ihr selber auch. Ihr bekommt so viel Briefe und Nachrichten, ich müsste euch fragen. Ich weiß, meine lieben Wittenberger haben den Missbrauch der Messe abgetan. Ich weiß, 13 Augustinermönche sind aus dem Kloster ausgetreten. Ich weiß, sie predigen Deutsch. Die Studenten laufen fort von Wittenberg. Die Lutheranhänger zerschlagen die Bilder und Orgeln in den Kirchen. Die Mönche nehmen sich Weiber, manche gleich zwei. Ich weiß. Sie fressen in der Fastenzeit. Ich weiß. Das Hinterzimmer der Herberge zum Schwarzen Bären. Das ist ein Brief an den Kurfürsten. Ihr habt auch einen Betthafen. Ein Götzenhaus bei euch, die Allerheiligenkirche. Oh, wie viele arme Leute hätte man davon in Sachsen ernähren können. 24. Sonntag nach Trinitatis. Heute ist der 10. November. Herr Heinrich, heute hat Luther Geburtstag. 1483 geboren, 1521. Dann wird er heute 38. Gut, dass du mich daran erinnerst. Willst du wissen, wo Luther in Eisenach hin wollte? Zur Georgenkirche. Es gibt nichts anderes in dem Nest. Er wollte, dass ich ihn zu einem Fleischer führe. Nur ein Fleischer kann mir die Teile des Hammels benennen, meinte er. Ja, wozu muss er die Teile des Hammels wissen? Sucht er ein neues Schimpfwort gegen den Papst? Er übersetzt das Neue Testament aus dem Griechischen in unsere Sprache. Es ist wunderbar, dass niemand an Böhmen denkt. Hörspiel von Helga Schütz. Übermorgen am Mittwoch um 21.30 Uhr. Das Feature Kinderüberraschung am Sonnabend um 18.05 Uhr erzählt aus dem Leben eines Samenspenders. Zwei Frauen suchen per Annonce einen Samenspender, aber keinen Vater. Mike, Mitte 20 und Student in Berlin, verhilft den beiden gern zum Babyglück. Und das ist erst der Anfang. Er hilft weiteren lesbischen Paaren und Singlefrauen, denen der Zugang zur Samenbank versperrt ist. Er will Gutes tun, verlangt aber kein Geld. Vertrauen ist alles. 10 Jahre später ist Mike immer noch Student und hat 7 Kinder mit 6 Frauen gezeugt. Sommer 2012. Man könnte meinen, es hätte Mike jetzt gereicht mit dem Kindersegen. Aber er antwortet noch einmal auf eine Anzeige. Dieses Mal einer sehr jungen Frau. Sie ist Single und 24 Jahre alt. Ich hatte eh nicht so vor, so jungen Frauen zu helfen, aber keine Ahnung, was mich da so erweicht hatte, irgendwie ihr Text oder so und halt auch ihre Absicht, dass sie auf keinen Fall irgendwie mich da einbinden will. Und hat jetzt eine glückliche Tochter, die jetzt über ein Jahr alt ist und schickt mir ab und zu mal über WhatsApp Bilderchen, aber mehr auch nicht. Und genau so war es gedacht. Es ist das Kind Nummer 7. Und jetzt ist Schluss. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich da geholfen hatte. Also nach 7 Kindern war Schluss. Das reichte mir dann. Ich dachte, da sollen andere machen. Das war 2013. Mike ist 35 und schreibt an seiner Magisterarbeit. Das Thema: Suizid und Krise in der BRD und DDR 1949 bis 1989. Immer noch hat er jede Menge Jobs am Hals. Als Promoter, Plakatekleber und Kellner, als Messearbeiter. Kinderüberraschung, Feature von Renate Maurer, am Sonnabend, das ist der 12. August um 18.05 Uhr. Und am nächsten Montag um 21.30 Uhr gibt es wieder einen Krimi, die Nacht des Luchses von Kai Hensel. Auf dem Rückweg von einer Parteiveranstaltung überfährt der Assistent des Bundestagsabgeordneten Bärenbrück einen Luchs. Als beide Männer den Schaden begutachten wollen, bemerken sie ein Blitzlicht. Nachdem sie das schwer verletzte Tier in den Kofferraum gepackt haben, folgt ihnen ein Wagen. Kurze Zeit später hat Bärenbrück ein kompromittierendes Foto auf seinem Handy und wird erpresst. Er ist ausgebrochen, der Luchs aus einem Gehege. Frau Taschi möchte uns verlassen. Er heißt Leander. Im Taxi, 120 Kilometer bis Köln. Sie also verdrehen mir die Worte im Mund. Könnt ihr erst mal zuhören, bevor ihr mich kritisiert? Ja, der Plan beinhaltet folgende Punkte. Der Luchs war schon tot, als wir ihn auf der Autobahn angefahren haben. Kugel im Kopf von einem Jäger. Ja, nee, besser noch, er war schwer verletzt. Ich habe versucht, die Kugel ihm aus dem Kopf zu drücken. Ich wollte die Blutung stillen. Der Luchs hat sich gewehrt, ein verwundetes Raubtier, Kampf auf Leben und Tod. Blablabla. Deshalb mein Fuß auf seinem Hals, deshalb das Foto. So, wir stellen das Foto selber ins Netz. Wir beschönigen gar nichts. Wir fahren zum Wildpark. Wenn wir angekommen sind, warten schon ein paar Schaulustige. Wir zeigen den toten Luchs. Hier, alles transparent. Wir erzählen unsere Geschichte. So, und der Paparazzo, dieses Arschloch, ist erledigt. Der Luchs hat keine Kugel im Kopf. Hast du eine Schusswaffe? Nein. Du hattest immer eine. Ist lange her. Lüg mich nicht an. Du hast mir erzählt. Ich habe keine Schusswaffe, Chef. Dann besorg eine. Wie soll ich das machen? Herrgott, wir sind hier in der Eifel. Gibt's Jäger, Bauern, alle mit dem Gewehr im Schrank. Chef, ich kann doch nicht mitten in der Nacht an irgendwelchen Türen... Begreifst du eigentlich nicht, dass ich versuche, die ganze Zeit versuche, dein Problem zu lösen? Es gibt genügend Leute in der Partei und der Presse, die auf meine Vernichtung lauern. Die zahlen für das Foto eine Menge Geld. Das weiß ich. Steffen! Denn wenn die Wahrheit rauskommt, bevor wir mit einer eigenen Story an der Öffentlichkeit sind, dann kann ich dich nicht mehr halten. Die Nacht des Luchses, Kriminalhörspiel von Kai Hensel, am nächsten Montag, das ist der 14. August um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt noch ein paar Takte aus der Klangkunst, die Klimadaten umsetzt, hier am Beispiel von Tibet.